Im Nachtflug heute, Der Brave und das Biest. Eine Sendung von Katharina Döbler und Annette Schäfer. Kriminalromane leben von Schablonen, von Typisierungen. Man könnte zum Beispiel dem dämonischen Bösewicht an der Spitze verbrecherischer Organisationen eine ganze Sendung widmen oder der Typologie des Gorillas, des Killers, des bösen Trottels. Aber heute geht es uns um das ausgekochte Biest. Wir werden also quer durch die einschlägige Literatur die entscheidenden Merkmale dieser Gattung zusammentragen. Als Textbeispiele dienen uns natürlich Chandler und Hammett, ihr Epigone Ross MacDonald, Leo Mallet und Mickey Spillane, Margaret Miller und Sarah Paretsky. Aber anfangen werden wir natürlich mit Raymond Chandler aus Der lange Abschied. Es gibt solche Blondinen und solche. Das ist heutzutage fast schon ein geflügelter Witz. Alle Blondinen haben ihre Mucken, mit Ausnahme vielleicht nur der Wasserstoffblonden, die jenseits der Chemie so blond sind wie ein Zulu und von Gemüt so glatt wie ein Bürgersteig. Da gibt es das kleine, süße Blondchen, das piepst und zwitschert, und die große, statuenhafte Blondine, die nur einen einzigen ihrer eisblauen Blicke braucht, um einen auf Distanz zu halten. Da gibt es die Blondine, die hinreißend zu einem aufschaut und ebenso hinreißend duftet und schimmert und einem am Arm hängt und die dann immer so sehr, sehr müde ist, wenn man sie heimbringt. Sie macht dauernd diesen hilflosen Eindruck und hat dauernd diese gottverdammten Kopfschmerzen. Und man würde ihr am liebsten eine runterhauen, wenn man nicht heilfroh wäre, das mit den Kopfschmerzen noch rechtzeitig entdeckt zu haben, bevor man zu viel Zeit, Geld und Hoffnung in sie investiert hat. Denn diese Kopfschmerzen werden immer da sein. Eine Waffe, die nie stumpf wird und so tödlich ist wie der Stoßdegen eines Meuchelmörders oder Lucretias Giftfläschchen. Da gibt es die sanfte und willige Blondine mit dem Hang zum Alkohol, der ganz egal ist, was sie anhat, solange es nur ein Nerz ist und wohin man mit ihr geht, solange es nur der Starlight Roof ist und der trockene Champagner in Strömen fließt. Da gibt es die kleine Kesse Blondine, die ein bisschen bleich ist und für sich selber zahlen will und voll Sonnenschein und Mutterwitz steckt und Judo gelernt hat und einen Lastwagenfahrer mit einem Schulterschwung aufs Kreuz legt, ohne dabei mehr zu verpassen als einen Satz aus dem Leitartikel im Saturday Review. Da gibt es die blasse, sehr blasse Blondine, die an einer zwar nicht tödlichen, aber unheilbaren Form von Anämie leidet. Sie ist sehr schwach, fast nur ein Schatten ihrer selbst und spricht ganz leise wie aus dem Nichts. Und man kann sie nicht einmal mit dem kleinen Finger anfassen, weil man das erstens gar nicht will und weil sie zweitens gerade das Wüste Land liest oder Dante im Original oder Kafka oder Kierkegaard oder Provinziale studiert. Sie schwärmt für Musik und wenn die New Yorker Philharmoniker Hinde mitspielen, kann sie einem sagen, welcher der 6 Kontrabässe mit seinem Einsatz ein Viertel zu spät gekommen ist. Ich höre, Toscanini kann das auch. Damit sind es schon 2. Und schließlich gibt es dann noch die Superblondine, das Prachtstück zum Vorzeigen, das 3 Klasse-Gangster hinter sich bringt und dann ein paar Millionäre heiratet für 1 Million pro Kopf und am Ende eine hellrosa Villa am Cap d'Antibes hat, einen Alfa Romeo der Luxusserie komplett mit Fahrer und Beifahrer und einen Stall voll abgelebter Aristokraten, die sie alle mit der liebenswürdigen Geistesabwesenheit eines bejahrten Herzogs behandelt, der seinem Butler Gute Nacht sagt. Can't avoid noticing when you read Chandler that when you have a woman who is beautiful and sexually offering herself, sort of sexually active, sexually aggressive, that you've got a villain on your hands. In fact, in 6 of 10, wenn man Chandler liest, kommt man nicht drum rum zu bemerken, dass eine schöne und sich sexuell anbietende, sexuell aktive, sogar aggressive Frau, dass die böse ist. Tatsächlich ist in 6 von 7 Chandler-Romanen eine Frau auf diese Beschreibung, die auf diese Beschreibung passt, der Grund für alles, was schief geht. In einem seiner Bücher, The Little Sister, ist es eine Frau. Sie heißt Dolores Gonzalez und Philip Marlowe sagt von ihr, sie war groß, dunkel, lieblich, lächelnd und sie triefte vor Sex. Und jenseits der Grenze dieses oder irgendeines anderen Universums, das ich kannte. Also weiß man, wenn man bei Chandler einer Frau begegnet, die vor Sex trieft, dass da wirklich Ärger bevorsteht. Und Chandler ist da nicht einzigartig. Das setzt sich als ein wesentlicher Bestandteil der amerikanischen Krimi-Tradition fort. Zum Beispiel ein Autor namens Tom Topor, ein Drehbuchautor, schrieb vor ein paar Jahren ein Buch, ein Privatdetektivroman namens Coda. Und der Anfangssatz von Coda ist: Der Ärger begann im Bett. And we know, as soon as we know that the trouble began in bed, that we've got a major villainess on our hands. In fact, we have Fiona Shaw, whom the hero describes Kevin. Und wir wissen, sobald wir erfahren, dass der Ärger im Bett begann, dass hier die große Böse ist. Tatsächlich heißt sie Fiona Shaw, die von Kevin, dem Helden, einem Privatdetektiv, beschrieben wird als große Frau, 1,75 groß und 55 Kilo schwer. Also Fiona, die große Fiona, liegt jetzt also im Bett mit dem armen Kevin und sie möchte einen Gefallen von Kevin. Und er sagt: Manchmal war ich richtig bei der Sache, aber die meiste Zeit fühlte ich mich wie ein Radio und sie reparierte mich. Ich las diese Anfangsseite und dachte, ich weiß, was in dem Buch passieren wird. Nicht die Details, aber ich wusste, was immer auch schief gehen wird, Fiona ist schuld. I thought I read this opening page and I thought, I know what's going to happen in this book. I mean, I don't know the details, but I know that whatever it is that's going wrong, Fiona did it. And then I thought, I better read the book so that I can just at least say if I talk to someone like you. And so I read the book, and sure enough, anyway, no surprises there. I'll be in my room. Every past meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. You're my baby when they give you the eye. Although I'm Ja, unsere Gastrednerin, die sich da eben über böse Frauen bei Raymond Chandler und in der Kriminalliteratur überhaupt ausgelassen hat, war die amerikanische Krimi-Autorin Sarah Paretsky. Und ich habe auf einem Streifzug durch die Kriminalliteratur da noch einen besonders gefährdeten Mann entdeckt. Er heißt Mike Hammer und er ist der Held des ultrarechten Hardboiled-Autors Mickey Spillane. Mike Hammer ist aber beileibe kein Trottel, der sich die krummen Touren gefallen lässt. Er ist eher von der Sorte, der einer Kommunistin nur wegen ihrer Überzeugung schon mal einen zweiten Bauchnabel mit einer 45er verpasst. Außerdem ist er natürlich gegen jede Schönheit gefeit, denn er weiß genau, was gut und böse ist. Ich ging auf dem betonierten Weg, der von der Umkleidekabine wegführte, und sie rief mich: »Mike, Mike!« Ich drehte mich beim Klang ihrer Stimme um, und da stand sie in schimmernder Schönheit. Das glitzernde blonde Haar schoss kleine Lichter in den Sonnenuntergang und über allem diese unglaublichen grauen Augen. Unglaublich. Sie beobachteten mich über die langen Zwillingsläufe der Schrotflinte. Die Mündungen waren gähnende Höhlen, aber ihre Mäuler hatten keine Tiefe. Über dem blauen Stahl bildeten ihre blutroten Nägel einen erregenden und bezeichneten Kontrast. Rot wie der Tod, dachte ich. Die Finger hätten gebräunt aussehen sollen, jetzt leuchteten sie weiß vor Anspannung. Beim nächsten Bruchteil einer Bewegung der Finger würde die Waffe losgehen. Sie sagte: »Mike«, und in diesem einen Wort lagen Liebe und Hass, Rache und Wehmut, aber am stärksten war ein Pflichtbewusstsein, das lange vorher in ihr Gehirn eingebrannt worden war. Ich sagte: »Leb wohl, Kleines«. Dann drehte ich mich um und ging dem Ausgang und Werder entgegen. Hinter mir hörte ich das unirdische Gebrüll der verstopften Flinte, als sie beide Abzüge gleichzeitig durchzog. Ja, so erfolgreich hat Mike Hammer diesen Fall abgeschlossen. Das Buch heißt »Die Mädchenjäger«. Er bleibt aber auch kühl, wenn Gefühle im Spiel sind. Auf seinem selbsternannten Feldzug gegen das Böse in die Rache ist mein Ende die Sache folgendermaßen. Sie bog sich zurück. Reißender Stoff verriet mir, dass ihr Kleid sich unter meinem Zugriff auflöste. Juno stolperte rückwärts durch das Zimmer, splitternackt bis auf die hochhackigen Schuhe und die hauchdünnen Strümpfe. Sie stieß gegen ein kleines Tischchen, ihre Hände tasteten nach der Schublade und zogen sie so weit auf, dass ich die Kanone sehen konnte, nach der ihre Finger suchten. Ich hatte meine zuerst in der Hand und sagte mit scharfer Stimme: »Rühr dich nicht vom Fleck, Juno!« Er starrte, nicht ein Muskel dieses wundervollen Körpers erzitterte. Ich schaute auf all die nackte, weiße Haut. Mir fiel der starke Kontrast zu ihren Strümpfen auf. Ihre Hände lagen immer noch auf der Schublade, nur Zentimeter von der Schusswaffe entfernt, aber ich musste ihr nicht erst sagen, dass sie es nicht schaffen würde. Ich ließ die Luge auf den Boden poltern, sie begriff es nicht rechtzeitig und verpasste so ihre Chance. Ich hatte die Luger schon wieder in der Hand, bevor sie ihre Kanone aus dem Schubfach reißen konnte. Jetzt vergaß ich alle meine Vorbehalte gegen das Töten einer Frau. Ich lachte, vorbei an dem Blut auf meinen Lippen, und brachte die Luger in Anschlag, als Juno gerade herumfuhr und ihre Augen mir einen Hass entgegenfunkelten, wie ich ihn nie wieder zu sehen bekommen würde. Das Schießeisen hüpfte in meinen Händen auf und ab. Es spuckte böse kleine Kugeln aus, die den Mörder gegen die Wand hämmerten, unterbrochen nur von kurzen Intervallen, in denen das Blut aus den Einschusslöchern sprudelte. Juno lebte so lange, bis die letzte Kugel ihr durch Fleisch und Eingeweide gefahren war und den Putz von der Wand geschlagen hatte. Dann starb sie. Ein letztes Röcheln des Schmerzes und des angstvollen Erkennens hatte noch einmal diese vollen roten Lippen geteilt. Ja, weil alle Verführungskünste bei Mike Hammer erfolglos bleiben, muss die böse Gegenspielerin auch in Rhapsody in Blei dasselbe Schicksal erleiden wie fast alle Gegenspielerinnen von Mike Hammer in Mickey Spillanes Roman. Das Original heißt übrigens Kiss Me Deadly und dieser Titel kommt der Sache auch schon wesentlich näher. »Die Mühe kannst du dir sparen, Mike«, sagte sie. »Ich bin persönlich gekommen.« Das war sie tatsächlich, die schöne Lilly mit dem schneeweißen Haar. Ihr hübsch geschwungener, kirschroter Mund lächelte. Anders zwar, aber immerhin war es ein Lächeln. Ihr Körper ein strammes Paket aufregender Kurven, die sich unter dem leichten, weißen Frottee-Bademantel wölbten und bewegten. Die schöne Lilly, die den scharfen, frischen Geruch eines Alkoholbades mit sich brachte, von dem ihr Bademantel so durchnässt war, dass es an ihrem Körper nichts mehr gab. Keinen Hügel, kein Tal, keine Schattierung, was er noch hätte verdecken können. Die umwerfende Lili, die meine 45er in der Hand hielt, die sie auf meinem Kleiderschrank gefunden hatte. Sie lachte und ich hörte den Wahnsinn aus diesem Lachen heraus. Die Kanone drückte sie mir in den Magen, als sie jetzt vor mir auf die Knie ging. Du wirst sterben, Mike, aber vorher darfst du es tun. Du wolltest es doch. Küss mich. Tödlich. Gib mir deinen tödlichen Kuss. Das Lächeln verließ ihren Mund nicht mehr und noch bevor sie ihn gegen meine Lippen drücken konnte, schnipste ich mit dem Daumen das Feuerzeug an und in dem Moment der Ewigkeit vor diesem Schrei, der zu einem schrillen Gekreische des Entsetzens aufblühte, war sie bereits in ein Flammenmeer getaucht, taumelte sie zu Boden und die bläulichen Flammen verbrennenden Alkohols verwandelten ihr schneeweißes Haar in schwarze Kohle. Ihr Körper krümmte sich unter entsetzlichen Schmerzen zusammen. Die Flammen waren Zähne, die an ihr zerrten und sich in die Narben bissen, die von anderen Flammen herrührten. Und über allem ihr Geschrei. Dieses schrille Crescendo eines losgelassenen Todes. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds! Diamonds! I don't mean rhinestones, but diamonds are girls' best. So drastisch wie die Visionen eines Mickey Spillane sind ja meistens die Helden nicht gestaltet, zum Beispiel nicht bei Chandler, zum Beispiel nicht bei Hammett. Aber im ganz Allgemeinen ist ja so, dass die große existenzielle Verwirrung eines Mannes sich auf die Verkörperung all seiner Omnipotenz und Beschützerfantasien stößt und dann aber bemerkt, dass es gar keine Unschuld mehr zu retten gibt, ja überhaupt keine Prinzessin gibt, ziemlich groß. Und das hindert ihn aber seltsamerweise nicht daran, trotzdem Prinz zu werden, weil er, reiner Tor, der er ist, ein Parzival der Whiskyflasche, den Drachen trotzdem tötet, den ihm sein Trugbild zugetrieben hat. Oder was er, den sie, dem Drachen ins Feuer speiende Maul, will sagen, vor die Mündung einer Kanone treibt? Egal, der Tor tut seine Pflicht. Zwar stellt er sich Fragen. Ich fragte mich, was zum Teufel ich nachts um drei in dieser gottverlassenen Gegend mit einer Leiche und einem Haufen Bullen am Hals verloren hatte. Ich hatte seit 3 Tagen nicht geschlafen. Aber er kann seiner bösen Fee nicht entgehen. Nicht, solange er nicht alle Drachen zur Strecke gebracht hat. Nicht, solange er das falsche Spiel lückenlos aufgedeckt hat. Der Krimi um das ausgekochte Biest ist immer eine Art dramaturgischer Aufarbeitung dessen, was man eigentlich sowieso schon weiß. Dass nämlich die Weiber immer schlechter sind, als sie aussehen. Das muss jedes Mal aufs Neue lückenlos bewiesen werden. Wen hat sie angelogen und wann und warum? Ist sie nun schuldig oder Opfer? Meistens sind sie ja beides. Schuldig müssen sie ja schon deshalb sein, weil die beiden Pole der Geschichte, der Brave und das Biest, nicht in einem And they lived happily ever after zur ewigen Ruhe gelangen dürfen. Denn das Ganze ist ja kein Märchen. Es ist pessimistisch stilisierter Hyperrealismus. Die Welt ist schlecht, Baby. Wie schlecht, dafür hat Baby den Beweis zu erbringen. Ist das Biest also nur eine Projektion der Träume des Helden? Die Träume, die keinesfalls durch Kontakt mit der Welt korrumpiert werden dürfen? Das Biest jedenfalls muss ein Biest sein, um dem Helden seine törichte Reinheit, seine reine Torheit zu erhalten. Ja, und dass das so ist, zeigt uns auch Leo Mallet, der seinen Helden Nestor Burma 15 Romane lang immer wieder auf jeden Weiberrock reinfallen lässt. Zum Beispiel in diesem Marais-Fieber. Genau vor dem Eingang zum Treppenhaus spuckte eine Regenrinne Wasser. Eine Spezialität von Regenrinnen. Draufgängerisch sprang ich mit einem Satz durch den Wasserfall. Glücklich erreichte ich die erste Stufe. Das junge Mädchen hatte ich weder gesehen noch gehört. Wir stießen zusammen. Durch meine ungewollte Brutalität landete sie beinahe auf dem Boden, wie eine wütend vom Schachbrett gepfefferte Dame. Dabei schien sie schon ohne mein umwerfendes Auftreten durcheinander zu sein. Sie war etwas mehr als mittelgroß, trug einen Regenmantel außen gelb, innen schwarz. Mit ihrem auseinandergefalteten Taschentuch tupfte sie sich die Nase und schniefte wie jemand, der erkältet ist oder weint. Ihre Kapuze saß ganz schief auf dem Kopf und ließ ein paar blonde Haarsträhnen herausfallen. Das wenige, was von ihrem Gesicht zu sehen war, schien mir hübsch, aber nicht gerade sensationell. Aber schließlich befanden wir uns nicht beim Film, sondern in einem Haus, in dem Arbeiter, ein polnischer Schneider und ein kaum getarnter Wucherer wohnten. Ich entschuldigte mich. Aus Gewohnheit versuchte ich so nebenbei einen kleinen Scherz. Fast wäre ich ihnen um den Hals gefallen, und wenn ihr Lippenstift nicht kussfest ist, die übliche Leier. Heute hast du nicht viel Erfolg bei den Damen, Nestor. Das musste an meiner schmalen Brieftasche liegen. War mir wohl auf 100 Meter anzusehen ohne Geigerzähler. Das junge Mädchen war schon auf die Straße gestürzt, stumm, immer noch schniefend. Als einzige Antwort zeigte sie mir die Absätze ihrer Schlangenlederschuhe und die schwarzen Nähte ihrer Nylonstrümpfe. Immerhin hing noch ihr feines, angenehmes Parfum in der Luft. Zu fein, um den kräftigen Geruch nach Katzenpisse erfolgreich zu bekämpfen oder sich auch nur ihm messen zu können. Der würzige Gestank beherrschte diese Gegend und eroberte sich schnell wieder seine althergebrachten Rechte. Ich vergaß den Zwischenfall und ging die 3 Etagen hoch, dachte an nichts Bestimmtes, nur noch an meine Geldsorgen. An der Tür zu Cabriols Büro hing eine verkleinerte Ausgabe des Schildes, das ich unten schon gesehen hatte. Daneben forderte ein handgeschriebener Zettel den Besucher auf, mehr oder weniger gleichzeitig zu klingeln und einzutreten. Ich klingelte, trat ein. Als ich den Vorraum durchquert hatte, stieß ich ein Wort aus, das mir vielleicht Glück brachte. Von übermäßigem Respekt vor dem Tod zeugte es allerdings nicht. Ein Kampf hatte nicht stattgefunden, oder nur ein ganz kurzer, das absolute Minimum, das diese Sportart verlangt, das letzte Aufbäumen eines Sterbenden. Einige Papiere und ein rosafarbenes Schuldnerjournal lagen verstreut auf dem Boden, das war alles. Ansonsten herrschte Ruhe und Ordnung, kaum gestört durch Regen, Wind und dem unerschütterlichen Tick-Tack der Pendeluhr. Eine relative Ordnung allerdings, das übliche Durcheinander für solch einen Ort, ein ordentliches Tohuwabohu. Selbst der Staub lag an seinem Platz in den Ecken des Kamins und nicht auf verschiedenen Gegenständen. Nein, kein Kampf. Nicht so eine abstoßend wilde Prügelei, bei der alles durch die Luft fliegt und die ganze Szenerie mit Blut vollgesaut wird. Die angewiderten Flicks müssen dann hinterher die Verwüstung protokollieren. Dies hier war ein sauberer Mord. Stubenrein elegant, von langer Hand vorbereitet. Und dazu hatte der Hausherr selbst im richtigen Moment noch die Mordwaffe geliefert. Onkel Samuel Cabriol lag artig auf dem Rücken neben dem Sessel, von dem er anscheinend gerutscht war, nachdem er seine Portion abgekriegt hatte. Die Verpackungskünstler von Borgnol konnten kommen. Ich wäre jede Wette eingegangen, wenn er sozusagen im Stande der Sünde gestorben war. Wenn man genau hinsah, war sein Mund vielleicht gar nicht so spöttisch verzerrt. Seine Lippen waren rot verschmiert von einem angenehm duftenden Lippenstift. Meine Nase erinnerte sich noch genau an diesen Duft, so flüchtig sie ihn auch wahrgenommen hatte. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Aus Margaret Miller, Nymphen gehören ins Meer. Das Mädchen fiel auf, noch ehe es die Kanzlei betrat. Es war ein stürmischer Tag und außer ihrem Gesicht war alles in Bewegung. Der Mantel flatterte ihr um die Beine wie die Flügel eines gefangenen Vogels und ihr langes blondes Haar schien sich eigenmächtig zu Knoten verschlingen zu wollen. Das Schild über der Tür, Smedley Downs Castleberg McPhee Powell Anwälte, wand und drehte sich, als ob die Herren Partner miteinander balgten. Die Eingangstür ging auf und der Wind wehte das Mädchen herein. Sie machte den Eindruck, als wüsste sie nicht, was ihr geschah. Das Mädchen sah nicht gerade nach Klientin aus, nach einer zahlenden jedenfalls nicht. Sie war recht hübsch mit ihren hohen Wangenknochen und den großen braunen Augen, die so strahlend und ausdruckslos waren wie Glas. Sie setzte sich ans Eckfenster und nahm eine Illustrierte zur Hand, ließ diese aber ungeöffnet und verkehrt herum auf dem Schoß liegen. Aragorn teilte sein Büro mit einem anderen Juniorpartner der Kanzlei. Es war so möbliert, als würden dort nie Klienten erwartet, und es kamen auch wirklich selten welche. Aragorns Aufgaben bestanden vorwiegend aus Laufarbeit für die Seniorpartner, vor allem Smedley, dessen Fälle oft mit reichen Frauen zu tun hatten. Cleo Jasper war noch nicht ganz eine Frau und reich sah sie auch nicht aus. Der geradlinige Stuhl, auf dem sie saß, schien ihr angemessener als die übertrieben dicken Lederpolster, mit denen Smedley sich umgeben hatte. Ihre Kleidung war sonderbar kindlich. Ein marineblauer Jumper über einer weißen Bluse, weiße Kniestrümpfe und ein paar Schuhe, die aussahen wie die Mary Janes aus einer früheren Epoche. Sie hatte keine Handtasche bei sich, aber eine der Taschen in ihrem Jumper war so ausgebeult, als ob sie darin ein Portemonnaie hätte. »Womit kann ich Ihnen dienen, Miss Jasper?« »Ich war noch nie bei einem Rechtsanwalt. Sie sehen so nett aus, darum habe ich Sie ausgesucht.« »Das ist sicher ein ebenso stichhaltiger Grund wie jeder andere«, meinte Aragorn. »Wofür brauchen Sie einen Anwalt?« »Ich will wissen, was ich für Rechte habe. Ich habe einen neuen Freund, der sagt, ich habe Rechte.« »Wer sagt denn, dass Sie keine hätten?« »Keiner so direkt, aber ich kann nie tun, was ich möchte und was andere Leute tun.« »Zum Beispiel?« 22. Mein neuer Freund sagt, ich hätte schon vor 4 Jahren wählen können, aber keiner hat es mir gesagt.« »Wurde dieses Thema nicht in Ihrer Schule behandelt?« »Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe manchmal so verschwommene Momente. Hilton sagt, wählen dürfen nur zurechnungsfähige Leute, die keine verschwommenen Momente haben.« »Sind Sie amerikanische Staatsbürgerin?« »Ich bin hier geboren, direkt hier in Santa Felicia.« Das Mädchen zog die Stirn kraus. »Ich bin außergewöhnlich.« »Aha, da staunen Sie, was?« »Nicht sehr. Jeder Mensch ist auf die eine oder andere Art außergewöhnlich.« »Sie haben nicht richtig verstanden. Mein neuer Freund hat so ulkige Ausdrücke dafür. Ich hätte paar Murmeln zu wenig in der Dose oder nur ein Ruder im Wasser oder nicht alle Karten im Spiel. Klingt jedenfalls besser, als wenn man so direkt sagt, dass ich, zurückgeblieben bin.« Jetzt staunte er wirklich. Äußerlich zeigte sie gar nichts von einem Down'schen Syndrom und sie sprach gut und drückte sich völlig klar aus. Sogar wählen wollte sie. Ob sie nun bloß die Ideen ihres neuen Freundes nachplapperte oder nicht, für ein zurückgebliebenes Mädchen war dieser Wunsch recht ungewöhnlich. Mädchen ist überhaupt verkehrt, dachte er. Sie war eine Frau von 22 Jahren. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Die Bösen gibt es natürlich nicht nur in der Literatur, sondern auch im Film und vor allem im Film Noir. Bei Film Noir denkt man natürlich zuerst an die einsamen Helden, vielleicht noch an die Gangster. Aber wenn man sich vor allen Dingen den amerikanischen Film der späten 40er Jahre betrachtet, sind es immer starke und attraktive, aber gleichzeitig niederträchtige und gemeine Frauen, die das zentrale Thema bilden, fast schon eine Obsession dieser Filme sind. Ich nenne sie im Folgenden kurz die Bösen. Ich habe dafür 3 Beispiele. The Postman Always Rings Twice. Hier ist es Lana Turner in der ersten Verfilmung, die den vorbeiziehenden Tramp nicht nur an sich und das Restaurant, das sie zusammen mit ihrem Mann führt, bindet, sondern ihn auch noch dazu bringt, ihren Mann für sie umzubringen. Das zweite Beispiel, Double Indemnity. Verfilmt mit Barbara Stanwyck, die eine böse Ehefrau eines ahnungslosen Trottels spielt, die den Versicherungsmenschen, der die Lebensversicherung für ihren Mann abschließt, verführt, ihn dazu bringt, ihren Mann umzubringen, selbe Geschichte also, und zum Schluss plant, ihn selbst auch noch umzubringen. Das dritte Beispiel, Mildred Pierce. Joan Crawford als Karrierefrau im Sinne des amerikanischen Traums. Für ihre Kinder würde sie alles tun, schmeißt erstmal ihren arbeitslosen Mann raus und macht dann selbst Karriere mit dem Erfolg, dass eine ihrer Töchter stirbt und die andere noch böser wird als sie. Gemeinsam haben die drei eigentlich eine ganze Menge, auch wenn ihre Geschichten verschieden sind. Es sind teuflische Frauen, deren einzige Lust und Befriedigung darin besteht, ihre Gier nach Macht und Reichtum zu befriedigen. Brutal besitznehmend kaufen sie sich die Liebe und Anerkennung, die sie mit dem gewonnenen Reichtum und mit ihrer sozialen Stellung, ihrer Position haben. Männer, Kinder, sowie alle anderen, die von ihnen abhängen, machen sie durchgehend und impertinent auf das Abhängigkeitsverhältnis aufmerksam. Fortgesetzte Erniedrigung bietet ihnen Befriedigung. Sie sehen, die von ihnen Abhängigen gerne in ihren Netzen zappeln. Wozu das Ganze führt, habe ich anhand der drei Beispiele schon kurz umrissen. Verführt vom Erfolg ändert sich aber auch der Charakter dieser Frauen zum noch niederträchtigeren. Zu der moralischen Deformation kommt die äußere, am deutlichsten vielleicht an Joan Crawford als Mildred Pierce zu beschreiben, die in den Anfangsszenen des Films in Schürzenkleidern, offenen Haaren und einem weichen, runden, wenig geschminkten Gesicht auftritt, im Laufe des Films dann, als sich ein immer männlicheres, eckigeres Gehabe und Gestik zulegt. Auch ihre Kleidung wird strenger, sie trägt die Haare hochgesteckt, ihr Gesicht ist schmaler und härter geschminkt. Der Ehrgeiz dieser Bösen führt unausweichlich zu Gewalt und Zerstörung. Die Ernte ihres Besitzstrebens bzw. ihrer Besitzgier ist Hass, Verlust und Tod. Und diese Verlustangst, Hass und Gewalt resultieren zusammen in Mord. Der Hintergrund, vor dem das Ganze zu betrachten ist, ist eigentlich nur eine andere Version des amerikanischen Traums. Denn diese Bösen, die bösen Frauen, sind eigentlich nichts anderes als die weibliche Version vom Traum, vom großen Erfolg für den oder in diesem Fall die, die sich durchsetzt. Frei nach dem Motto, do it first, do it yourself and keep on doing it. Warum aber führt der amerikanische Traum, wenn er von einer Frau nachvollzogen wird, in den Abgrund? Alle drei Filme, die ich genannt habe, sind nach Romanen von James M. Cain entstanden. Aber trotzdem ist es vielleicht nicht nur eine ganz private oder persönliche Angst, die Besessenheit eines einzelnen Mannes. Der Hintergrund, vor dem diese Geschichten entstanden sind, sowohl die Filme als auch die Romane von James M. Cain, ist die Nachkriegszeit. Männer als Kriegsheimkehrer fühlten sich entwurzelt, waren oft arbeitslos, während die Frauen in den Kriegsjahren ihren Platz eingenommen hatten, in der Familie sowie im Beruf. Es hatte sich herausgestellt, dass die Frauen die Sache auch ganz gut alleine machen können, die Männer nicht brauchen, und daraus resultiert vielleicht eine kollektive Männerangst, unbrauchbar und überflüssig zu sein. Und die hat sich wohl in diesem zu der Zeit populärsten Medium und Meinungsbildungsmittel am besten ausgedrückt, nämlich in den Filmen der späten 40er Jahre, die Filme mit den bösen Frauen. Ich bin die Fischelade, ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal, den hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Ich bin die Fischelola, der lieblichste Song. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal, dem hau ich in die Seiten und tritt ihm aufs Pedal. Man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen Kuss ich hier, und allein am Klavier sing die Zeile nicht mehr. Ich bin die Fischelola, der Lichtblick der Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal, dem hau ich in die Seiten und dreh ihm aufs Pedal. Ich bin die Fischelola, ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal, dem hau ich in die Seiten und dreh dem aufs Pedal. Und dreh dem aufs Pedal. Sie trägt ein kleines, schlichtes, teures Kostüm. Sie ist meistens jung, immer raffiniert und manchmal sexy. Ihre Vergangenheit hat dunkle Flecken. Sie wirkt hilflos und verletzlich, kann auf Kommando weinen und lügt, dass sich die Balken biegen. Sie steckt in Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten haben meistens zwei Beine und Haare auf der Brust. Sie begeht Untaten und muss gerettet werden. Deshalb schlägt sie ihre Beine übereinander, während sie mit einem Privatdetektiv redet. Dabei rutscht der Rock hoch. Sie zerrt an ihm und wird rot. Der Detektiv tut, was ein Mann eben tun muss, und schon steckt er in Schwierigkeiten. Privatdetektive sind dumm. Sie fallen jedes Mal darauf herein, unter dem Vorwand, sie bräuchten die Parisen, die sie letztlich für blaugeschlagene Augen, verwundete Seelen und den Verlust sämtlicher Illusionen doch nicht entschädigen, weil sie sie gar nicht kriegen, schlagen sie sich selbst zum Ritter der gefallenen Unschuld. Privatdetektive sind infantil. Privatdetektive sind richtige Männer. Und ihre Klientinnen sind richtige Frauen. So kommt Spannung auf. Der Mann wie im Comic, gutartig, stark, eher pusselig und als Folge von alledem etwas dämlich, dafür nicht korrumpierbar. Die Frau, bösartig, schwach, prinzipienlos, aber zum Ausgleich durchtrieben, ist die Korruption schlechthin. Natürlich gibt es in jedem einigermaßen lesbaren Krimi auch die anderen, die kumpelhaften, anspruchslosen Sekretärinnen, bar allen Sexappeals zum Beispiel, oder die schwächlichen Alkoholiker, die in ihre Mutter verliebt sind. Schlechte und gute aller Altersstufen und Geschlechter. Aber der klassische Anfang eines Krimis besteht nun einmal darin. Sitzt ein Detektiv im Büro und herein kommt Samuel Spades Unterkiefer war lang und knochig, sein Kinn ein scharf vorspringendes V unter dem ausdrucksvollen V seines Mundes. Die rückwärts geschwungene Linie seiner Nasenflügel bildete ein weiteres kleines V. Seine gelbgrauen Augen lagen waagerecht. Das V-Motiv wurde erneut von den Augenbrauen aufgegriffen, die von der Doppelfalte über seiner Hakennase nach außen hin anstiegen, während sein blassbraunes Haar auf hohen, flachen Schläfen zu einer Spitze in der Stirnmitte auslief. Er sah aus wie ein eigentlich ganz umgänglicher blonder Satan. Er sagte zu Effie Perrine: »Ja, mein Schatz?« Sie war ein schlankes, hochgewachsenes und sonnengebräuntes Mädchen, der ihr lohfarbenes, dünnes Wollkleid wie angegossen am Körper klebte. Ihre kessenbraunen Augen saßen in einem klaren, jungenhaften Gesicht. Langsam zog sie die Tür hinter sich zu, lehnte sich dagegen und sagte: »Draußen ist ein Mädchen, das Sie sprechen möchte. Wanderley heißt sie.« »Eine Kundin?« »Sieht so aus. Sie werden sie aber auf jeden Fall sehen wollen. Die reißt sie vom Stuhl.« »Immer herein mit ihr, mein Engel«, erwiderte Spade, »immer herein.« Effie Perrine öffnete erneut die Tür und trat, ohne den Knauf loszulassen, ins Vorderzimmer. Sie sagte: »Wollen Sie bitte hereinkommen, Miss Wanderley?« Eine Stimme antwortete: »Dankeschön.« So leise, dass nur die überdeutliche Aussprache der Worte verständlich machte, und eine junge Frau trat durch die Türöffnung. Langsam, mit zögernden Schritten kam sie näher und sah Spade aus kobaltblauen Augen mit schüchternem und zugleich prüfendem Blick an. Sie war groß und von schlanker, geschmeidiger Gestalt, die nirgendwo harte Kanten aufwies. Sie hielt sich sehr aufrecht, hatte hohe Brüste, lange Beine und schmale Hände und Füße. Ihre Kleidung zeigte zwei verschiedene blaue Farbtöne, passend zu ihrer Augenfarbe ausgesucht. Die unter ihrem blauen Hut hervorquellenden Haarlocken waren von dunklem, die vollen Lippen von etwas hellerem Rot. Weiße Zähne schimmerten in der halbmondförmigen Öffnung, die ihr schüchternes Lächeln bildete. Sie wartete vor meinem Büro. Eine etwas untersetzte Frau, knapp mittelgroß, in sportlichem blauen Kostüm und blauem Rollkragenpullover. Die blaue Nerzstola, die sie dazu trug, machte ihre Erscheinung nicht weiblicher. Das dunkle Haar war im Nacken kurz geschnitten, es betonte das Knabenhafte ihres eckigen und sehr braun gebrannten Gesichts. Sie war der Typ, der nur dann um 8:30 schon auf ist, wenn er entweder etwas sehr Wichtiges vorhat oder die ganze Nacht nicht ins Bett gekommen ist. Während ich die Tür aufsperrte, trat sie zurück und sah zu mir auf mit dem Blick eines Vogels, der einen besonders großen Wurm anpeilt. Ich sagte: »Guten Morgen, Mr. Archer.« Ohne eine Antwort abzuwarten, streckte sie mir die kurze braune Hand hin. Ringe blitzten. Der Händedruck war fest wie der eines Mannes. Dann fasste sie mich am Ellbogen und führte mich in mein eigenes Büro. Sie schloss die Tür hinter sich. Bin ich froh, dass Sie da sind, Mr. Archer. Sie ging mir bereits auf die Nerven. Warum? Warum was? Warum sind Sie froh, dass ich da bin? Weil... Na, setzen wir uns erstmal, damit wir uns unterhalten können. Die durch Koketterie getarnte Starrköpfigkeit hatte überhaupt keinen Charme. Sie war eher beunruhigend. Über was Besonderes? Sie setzte sich in einen Sessel in der Nähe der Tür und ließ ihren Blick herumschweifend. Mein Wartezimmer ist weder groß noch teuer möbliert. Ihr Blick registrierte beides, aber sie sagte nichts. Sie rieb sich nur die Hände, die Ringe klirrten leise. 3 an jeder Hand, ziemlich große Diamanten, sie sahen echt aus. »Ich habe einen Job für Sie«, sagte sie zu meinem durchgesessenen Kunstledersofa, das gegenüberstand. »Nicht gerade einen großen Job, aber ich zahle gut. 50 pro Tag?« »Plus Spesen. Wer hat Sie zu mir geschickt?« »Aber niemand.« »Setzen Sie sich doch endlich hin. Nein, Ihr Name ist mir bekannt, schon seit Jahren.« »Ach, ich wüsste nicht.« Jetzt kam Ihr Blick zu mir zurück und er war gealtert und müde geworden nach dem Rundgang durch mein armseliges Vorzimmer. Sie hatte grünliche Ringe unter den Augen. Wahrscheinlich war sie tatsächlich die ganze Nacht aufgewesen. Jedenfalls sah sie wie ungefähr 50 aus, trotz des bald knabenhaften, bald backfischhaften Gehabes. Amerikaner werden nicht alt, sie sterben. Diese Erkenntnis sprach deutlich aus ihren Augen. »Nennen Sie mich Yuna«, sagte sie. »Sie leben in Los Angeles?« »Nicht ganz. Ist Sie auch egal, nicht? Ich sagte Ihnen schon alles, was wichtig für Sie ist.« »Darf ich, ja? So ganz brutal?« Ich lächelte danach. Ihr harter, unverhüllter Blick tastete mich beinahe spürbar ab. »Sie sehen okay aus, aber wenn Sie reden, klingt es ein bisschen nach Hollywood.« Ich war nicht aufgelegt für den Austausch von Komplimenten. Ihre raue Stimme, der jähe Wechsel zwischen guten Manieren und Unverschämtheit störten mich. Es war, als redete ich gleichzeitig mit mehreren Personen, von denen keine ganz vorhanden war. Tarnung. Ich fing ihren Blick auf und hielt ihn fest. Ich komme mit den verschiedensten Typen zusammen. Sie wurde nicht richtig rot. Einen Augenblick schien sie unter Blutandrang zu leiden, aber das verflog gleich wieder. Dann machte die knabenhafte Hälfte wieder das Rennen. Ich meine, pflegen Sie Ihren Klienten den Hals abzuschneiden? Ich habe schon mal schlechte Erfahrungen gehabt. Mit Detektiven? Mit Leuten. Detektive sind auch Leute. Stürmer saß an seinem abgestoßenen Schreibtisch und schlürfte den ersten Scotch dieses Vormittags. Einen Scotch, der zu seinem Jugendtraum gehörte, wie das ungewaschene weiße Hemd, die Hosenträger und die Reinigung der vor ihm auf dem Tisch liegenden Lua. Allerdings hatte zu seinem Traum etwas mehr gehört als nur diese Dinge, zum Beispiel Jobs. Es musste ja nicht unbedingt der Malteser Falke sein, aber er hatte ursprünglich an etwas Aufregenderes gedacht als an das nervenraubende Bespitzeln angeblich oder tatsächlich untreuer Ehemänner in finnischen Saunen. Er hatte an Jobs gedacht, die ihm Spaß machen würden. Jobs, die mit schönen, blonden Frauen in hochhackigen Schuhen und mit ernstzunehmenden Gegnern zu tun haben würden. Zu seinem Jugendtraum hatte eine Sekretärin gehört. Eine bildschöne Sekretärin und eine halb verglaste Tür. Die Tür war kein besonderes Problem gewesen. Mit der Sekretärin hingegen hatte es leider größere Schwierigkeiten gegeben. Doris Waldner interessierte sich nicht die Bohne für die Jobs ihres Chefs. Sie interessierte sich für degenerierte Kiefern, die sie Bonsai-Bäumchen nannte, für Strickmode und gedeckte Gehaltschecks, deren Ausbleiben schon häufiger dafür gesorgt hatte, dass Stürmer das Telefon tagelang selbst abnehmen musste. Davon abgesehen war Doris Waldner ungefähr so aufregend wie ein altes Branchenbuch. »Ja«, sagte Stürmer und stellte das Glas ab. Seine Sekretärin betrat das Zimmer und warf einen missbilligenden Blick auf das leere Glas. Stürmer war nicht in der Laune, über seinen Alkoholkonsum zu reden, schon gar nicht mit Doris Waldner. Auch an diesem Morgen sah sie, nicht nur wegen der eigenwilligen Dauerwelle, aus, als sei sie vor wenigen Stunden aus einem Otto-Katalog von 1978 gefallen. »Da ist eine Dame«, sagte Doris und zeigte vage über die Schulter ins Vorzimmer. »Und? Die Sie sprechen möchte. Ohne Termin?« »Ja.« Er musste unwillkürlich an einen Wirbelsturm denken, als seine Klientin den Raum betrat. Der Tornado, der auf leise klickenden Absätzen in sein Büro wehte, war natürlich blond. Stürmer sagte nichts, als sie eintrat. Er bot ihr den freien Stuhl vor seinem Schreibtisch an. Ihr von den langen Haaren sehr vorteilhaft umgebenes Gesicht war ein schmales, an den richtigen Stellen mit hübschen Grübchen versehenes V. Und über ihrem dunklen, kurzen Rock trug sie eine leichte Bluse, die weit, aber nicht zu weit war. Erst als sie saß und den angenehm kurzen Rock über ihrem angenehm langen Beinen zurechtgezupft hatte, wagte Stürmer ein Räuspern. »Was kann ich für Sie tun?« »Sie sind Herr Stürmer?« »Ja.« Sie war die Art Frau, die einen Mann dazu bringt, den Rest des Tages kalt zu duschen. Sie war außerordentlich schön, mit außerordentlich großen Augen, einer mindestens ebenso außerordentlichen Figur und einer Stimme, die Stürmer fast in seinem Stuhl zerschmelzen ließ. Wenn diese Frau Telefonistin wäre, dann bräche das Telefonnetz der Hansestadt Hamburg binnen Stunden völlig in sich zusammen. Sie sah allerdings nicht aus wie eine Telefonistin. Sie roch nach Geld, wie die Schalterhalle der Deutschen Bank. Der Geruch vermischte sich mit einem dezenten Parfum, das zu ihr passte. Nach einem kurzen, aber sehr bestimmten Räuspern sagte die Stimme, die zu dem blauen Tornado gehörte, blonden Tornado gehörte: »Sie können mir vielleicht helfen.« Und Stürmer wurde hellhörig. An diesem Punkt dachte ich, dass ich eine Frau haben wollte, die sehr hardboiled war, viel mehr als VI, die Philip Marlowe die Stirn bieten sollte. Dies war sozusagen meine erste sehr schlichte Idee und da erfand ich diese Frau. Sie hieß Minerva Daniels. Sie war sehr hardboiled und sehr, sehr einsam, rauchte Marlboro, trank billigen Barwhisky und hing in einem hässlichen kleinen Loch von Büro rum. Und spät eines Nachts kommt dieser Typ rein mit sehr schmalen Hüften und sehr breiten Schultern, nennt ihr einen falschen Namen und es stellt sich raus, dass er die eigentliche Ursache von allem ist, was in diesem Buch schief geht. Bye, baby. Remember, you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though I'm the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me then. My shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by and by, with my baby by and by. By and by, by, baby, by, by. We will meet, baby, on the beautiful shore. Bye. Bye, bye, pretty baby. Gloomy, but send that rainbow to me, then my shadows will fly. So you'll be gone for a while. I know that I'll be smiling with my baby by and by, with my baby by and by. Für fleißige Krimi-Leser können wir jetzt nochmal alle Titel sagen in der Reihenfolge ihrer Behandlung. Das war zuerst Raymond Chandler, Der lange Abschied, und dann Mickey Spillane, Die Mädchenjäger, Die Rache ist mein und Rhapsody in Blei. Danach von Leo Mallet, Marais Fieber, von Margaret Miller, Nymphen gehören ins Meer, von Dashiell Hammett, Der Malteser Falke, von Ross MacDonald, Ein Grinsen aus Elfenbein, und von Böttcher und Klippel, Stürmer im Dreck. Das war's mit dem Nachtflug von heute.

if I still can't catch his eye, and his love runs deeper than he thought it could, that I act like a woman, and he's got a woman who acts like a woman, like a woman should. Radio 100 UKW 103,4 MHz.